Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte des Urlaubs auf der Vinylinsel. Im Soundcheck vom Deutschlandfunk kommt heute Nacht alle Musik von Vinylschallplatten. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Wonder if you are really a friend of mine. If I was lying in jail, would you get out of bed and pay my fine? Time stands still for everyone. You never really know Das war das Titelstück von Al Coopers zweitem Soloalbum You Never Know Who Your Friends Are, veröffentlicht im Oktober 1969. Wie zur Unterstreichung dieses Gedankens ziert die Vorderseite des LP-Covers ein Schwarz-Weiß-Foto von einer Demonstration in den USA Ende der 60er Jahre. Behelmte Polizisten sind zu sehen und einer von ihnen ist mit einem Schlagstock über einem gestrauchelten Demonstranten zu sehen. Al Coopers Name und der Titel des Albums sind in blutrot tropfenden Lettern gesetzt. Der Song selber scheint sich skeptisch zu äußern, was die Verlässlichkeit von Freunden angeht. So stellt das lyrische Ich dem Gegenüber die Frage, ob er oder sie für ihn Kaution bezahlen würde, wenn er ins Gefängnis käme. Und an anderer Stelle wird Klage geführt über Leute, die bei ihm aufkreuzen und immer noch mehr von ihm haben wollen. Das Album You Never Know Who Your Friends Are war vor ein paar Monaten Gegenstand eines kurzen Features in der englischen Musikzeitung Mojo. Al Cooper wurde darin mit den Worten zitiert, von all seinen Soloplatten wäre diese die beste. Al Cooper war seit seinem Gastspiel als Organist von Bob Dylan ein gefragter Studiomusiker. Ende der 60er Jahre arbeitete er zum Beispiel mit den Stones und Jimi Hendrix zusammen. Für sein Debütalbum hat er die meisten Arrangements selber geschrieben. Bei You Never Know Who Your Friends Are teilte er sich die Arrangierarbeit mit dem Mann, der die Orchesterarrangements für The Four Seasons schrieb, Charlie Colello, einem der Vorbilder von Al Cooper. Ich mochte eine Menge unterschiedlicher Musik, meinte Al Cooper in Mojo, also gab es auf all meinen Soloplatten 10 verschiedene Musikstile. Tatsächlich gibt es auf You Never Know Who Your Friends Are deutliche Anklänge unter anderem an die Beatles, Beach Boys, an Motown, Soul, Blues, Jazz und es gibt ein kurzes Stück Klaviermusik mit Streichercoda, das sich wie klassische Musik vom Anfang des 20. Jahrhunderts anhört. Hier ist noch mehr orchestraler Glanz, diesmal von der Westküste Amerikas. Das war ein Ausschnitt aus dem Debütalbum eines begabten 25-jährigen Musikers aus den USA. Song Cycle heißt die Platte. Van Dyke Parks, der Komponist, Arrangeur, Pianist und Sänger. Als er 10 Jahre alt war, begann er in Kinderrollen für Film und Fernsehen zu arbeiten. Bis er etwa 15 Jahre alt war, machte er das. Klarinette war sein erstes Instrument, aber bevor er an einer Musikakademie in Pittsburgh anfing, Musik zu studieren, hatte er zum Klavier gewechselt. Mit 20 endeten seine Studien, er lernte noch Gitarre dazu und fing an, selber Songs zu schreiben. Einen Umzug nach Los Angeles und 3 Jahre später arbeitete er zusammen mit Brian Wilson an einem damals nicht vollendeten Album der Beach Boys. Und 1967 hatte er mit 24 Jahren einen Vertrag bei Warner Brothers in der Tasche, der ihm tatsächlich für sein Debütalbum freie Hand ließ. Zu der Zeit damals kostete die Produktion eines Albums $10.000. Meines kostete $34.500, meinte Van Dyke Parks einmal dazu. Aber es wurde mit der Einstellung gemacht, dass das Experimentieren im Studio von sehr großer Bedeutung war. Jeder Cent wurde investiert zum Zwecke des Lernens. Van Dyke Parks Debüt Song Cycle wurde 1968 veröffentlicht und verkaufte sich damals trotz Lobeshymnen der meisten Musikkenner nur etwa 10.000 Mal. Die Werbeabteilung von Warner Brothers hatte damals immerhin etwas selbstironischen Humor und schaltete daraufhin eine Anzeige mit dem Slogan: Wie wir mit dem Album des Jahres $35.509.50 Verlust machen. Verdammt! Zugegeben, nach Rockmusik klang die Platte nicht, dafür war sie ein vielfarbiges Kaleidoskop diverser älterer amerikanischer Popmusikstile und von klassischer Musik. Alles konnte vorkommen. Bluegrass, Vaudeville, Reminiszenzen an George Gershwin oder Stephen Sondheim und Avantgardistisches à la Charles Ives. Die Texte, die Van Dyke Parks zu den Songs schrieb, unterschieden sich allein schon deshalb von den Songtexten anderer Leute, weil sie in Prosa geschrieben waren, nicht in Gedichtform und ganz ohne Reime auskamen. Außerdem waren die Inhalte der Texte nicht allzu leicht zu enträtseln. Seit langem ist Song Cycle von Van Dyke Parks in den Kanon unbestrittener Meisterwerke aufgenommen. 1990 erschien das Album in CD-Form, 2003 gab es von dem Label Sundazed eine Vinyl-Neuauflage und gerade eben ist ein ganzes Buch erschienen, das dem Album Song Cycle von Van Dyke Parks gewidmet ist. Geschrieben hat es der amerikanische Autor Richard Henderson, erschienen ist es nur in englischer Sprache, in der Reihe mit Monographien aus der Reihe 33 ein Drittel, benannt nach der Umdrehungsgeschwindigkeit von LPs. Thank you very much. I'd like to interview right now our first big record. It sold over 1 million copies, thanks to you. It goes something like this. I'm gonna tell you a story. Thank you very much. Thank you. Das war Musik aus den 60er und 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Los ging's mit dem einzigen, dafür aber riesigen Hit der Standards, Dirty Water, ein Song vom Produzenten der Band Ed Cobb geschrieben. Die Standards kamen zwar aus Los Angeles, hatten aber offensichtlich keine Schwierigkeiten damit, eine Art Ode auf die Stadt Boston zu singen. Es war Produzent und Songschreiber Ed Cobb, der schließlich aus dem Staat New England kam. Zu hören war eine Live-Version von Dirty Water aus dem Jahr 1966, aufgenommen in der Michigan State University, veröffentlicht als 10-Inch-EP 2001 vom Label Sundazed. Danach gab es eine weitere Variante von Garagenrock, etwas psychedelisiert, eine Nummer vom ersten Album der Band Beacon Street Union, und die kam nun wirklich aus Boston. Von ihrer Debüt-LP gab's den Song Sadie Said No. Schlusspunkt dieser Garagentrilogie war eine Aufnahme vom zweiten Album des Detroiter Trios The Gorys, ein Song über Nitroglycerin. I know you're fine, but how you doing, heißt die Platte, auf der dieser Song veröffentlicht wurde. Sie wurde 1990 aufgenommen. The Gorys gab es von 1986 bis 1992. 2008 und 2009 gab es Reunion-Konzerte des Trios mit den beiden Gitarristen und Sängern Mick Collins und Dan Croher. Schlagzeugerin war Peggy O'Neill. Bis zu den nächsten Nachrichten vom Deutschlandfunk noch Musik von einer der zahllosen Vinyl-Kompilationen, die Raritäten aus allen Ecken der Welt vor dem Vergessen bewahren. Bollywood-Filmmusik von Sachin Dev Burman aus dem Jahr 1973 von der Platte Psych Funk Sariga. Deutschlandfunk aktuell. Um 2.30 Uhr. In Libyen sind die Kämpfe um die Städte Adjdabia und Misrata fortgesetzt worden. Nach einem Bericht des Fernsehsenders Al Jazeera sollen zahlreiche Soldaten der Regierungstruppen von den Aufständischen in Adjdabia als Geiseln genommen worden sein. Augenzeugen berichteten aus Misrata, durch Artilleriebeschuss seien erneut Menschen getötet und verletzt worden. In Washington kündigte US-Präsident Obama für Anfang kommender Woche eine Rede zur Lage in Libyen an. Im havarierten japanischen Atomkraftwerk Fukushima sind nach offiziellen Angaben bisher 17 Arbeiter verstrahlt worden. Wie die Nachrichtenagentur Kyodo meldete, wurden diejenigen Fälle erfasst, bei denen eine Radioaktivität von über 100 Millisievert gemessen wurde. Dies entspricht dem Jahresgrenzwert für Arbeiter in Kernkraftwerken. Soweit die Informationen aus der Nachrichtenredaktion. Die nächsten Nachrichten um 3 Uhr. Weiter geht's nun mit dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Vinyl Island heißt diese Folge. Noch bis 3 Uhr gibt's hier also ausschließlich Musik von Vinylplatten. Hier ist Musik aus dem Iran der 60er Jahre, eine Beat-Version eines iranischen Kinderliedes, aufgenommen von der Band Golden Ring und der Sängerin Sangolea. Das waren die Band Golden Ring aus dem Iran zusammen mit der Schlagzeugerin und Sängerin Sangolea. Persian Underground heißt die Vinyl-Sammel-LP, die diverse Nuggets aus dem Iran der 60er und 70er Jahre auf Vinyl präsentiert hat. Hier ist Musik aus der Gegenwart, aus den USA 2010 und aus Italien 2008. I'm hearts. She was old and she was beautiful, she stole the people's hearts. We drove into your town, you would know that it was us, by the rumble of the engine on our big blue burning bus. She'd been rolling down the tarmac since 1982. She was green when Weavers got her, but we sprayed her glitter blue. A fancy high-run flame job would cause a little fuss. We'd stun them as we drove by in our big blue burning bus. She would break down every fortnight, it was always something new. So we learned about mechanics, that was all that I could do. On a rainy service station, I would lie under and cuss. With guitar strings and chewing gum, I'd fix that big blue bus. Das war eine postmoderne Rockabilly-Band aus Italien, The Hormonauts, Big Blue Burning Bus, von dem Album Spanish Omelette aus dem Jahr 2008 oder 2009. Und davor gab's die New Yorker Gitarristin Marnie Stern mit einem Track von ihrem aktuellen Album Nothing Left heißt diese Nummer. Und hier ist Betty LaVette. Itself upon me. And the days are growing so very short. Some people try their hardest to reject me, but in a strange kind of way, their conscience won't be caught. Something's happening to me day by day. My pebble on the beach is getting washed away. I I've given everything I had to give, and now I look around and find I ain't got no time to live. Times I've seen that big wheel of fortune, spinning round for the one who was holding the ace. There are so many who would change their places for them. But none of them have ever seen its lonely face. Something is happening to me day by day. Is getting washed away. Lord, I've given everything that was mine to give, and now I look around and I find I ain't got no more time to live. No more time to live. Time to live. No more time to live. No more time to live. All out of time. Das war ein Song von Jim Capaldi und Steve Winwood in der Interpretation von Betty Lavette, No Time to Live. Der Song ist einer von 13 Songs aus ihrem Album Interpretations, The British Rock Songbook. Kein schwacher Take ist auf der Platte, deshalb gleich noch ein Song von dieser LP, zuvor aber noch eine andere begnadete Sängerin aus den USA, Mavis Staples, mit einem Song, den Wilco's Jeff Tweedy für sie komponierte, Only the Lord Knows. Ein Song, der von der Verwirrung und dem Misstrauen berichtet, das entsteht, wenn in den Zeitungen und Fernsehen zu alles und jedem gegensätzliche Positionen zu lesen und zu hören sind und jeder den anderen der Lüge bezichtigt, bis man selber nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Nur der Herrgott hat dann noch den Durchblick. Only the Lord knows. talk to my teacher, I talk to my deacon, talk to my sister, talk to my fans. I'm hit by the wheeling, hit by the dealing, hit by the feeling, it's out of my hands. What can you do, what can you do when you can't trust anybody to tell you the truth? Can't trust him, can't trust her, what to do, y'all? Only the law knows, and he ain't you. Trust her what to do now. Only the law knows, and he ain't you. I pick up the paper, I put down the paper, turn on the TV, I get confused. People on this side say the people like the sweat of two lovers laying in the fields. Love rain over me dry and dusty road. When we're apart and I'm all alone. Oh, I'm trying to get back home to that. So I stay woke and think the night is hot and just as black as ink. Lord, I need me one more drink of that cool rain. Knapp zwei Soundcheck-Stunden mit Musik von Vinylschallplatten gehen so langsam zu Ende. Das war gerade Betty LaVette mit dem grandiosen Schlusspunkt ihres letzten Albums Interpretations, The British Rock Songbook. Love, Rain Over Me, im Original das Finale von Pete Townsends Rockoper Quadrophenia. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr noch ein zweiter Song von Mavis Staples aktuellem Album, wieder komponiert von Jeff Tweedy, das Titelstück von Mavis Staples Album You Are Not Alone, Mavis Staples. You're not alone, I'm with you. I'm lonely too. What's that song? Can't be sung by two. A broken home. A broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I wanna get it through to you. You're not alone. You're not alone. Every night I stand in your place. Every tear on every face tastes the same. Dream, a broken heart, isolated and afraid. open up, this is a raid. I'm gonna get it through to you. You're not alone. Afraid, open up, this is a raid.